der Fluch, so dort die Erde schlägt, auch derer Menschenherz getroffen. Wer kann auf gute Früchte hoffen, da dieser Fluch bis in die Seele dringet, so dass sie Sünden, Dornen bringet und Laster Disten trägt. Doch wollen sich oft mal die Kinder der Höllen in Enge des Lichtes verstellen. Man soll bei dem verderbten Wesen von diesen Dornen Trauben lesen. Ein Wolf will sich mit reiner Wolle decken, doch bricht der Tag herein, der wird, ihr Heuchler, euch ein Schrecken.